Kundgabe 1592. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.9.1940. Materie. Dienen. Missbrauchen des freien Willens. Alles auf Erden hat seine Bestimmung. Und es ist nichts sinn- oder zwecklos aus Gott hervorgegangen. Also muss auch der Entwicklungsgang alles Geistigen unentwegt fortschreiten. Es wird das noch Willenlose, Geistige erfasst vom Willen Gottes, der eine Materie benötigt, und es wird nun das Geistige darin zum Dienen gezwungen. Also ist der Entwicklungsgang gleichsam zwangsläufig gesichert. Es muss das Geistige den ihm bestimmten Weg gehen, auch wenn sein Wille sich dagegen richten möchte. So nimmt sich Gott aller aus ihm hervorgegangenen Wesenheiten erbarmend an und sichert ihre Höherentwicklung, um ihnen den Zustand des freien Willens abkürzen zu können, denn in diesem würde das Wesen versagen, so der Abstand von Gott noch größer wäre, als er durch den langen Gang zuvor bei der Verkörperung als Mensch nun ist. Es würde eine weit größere Willensstärke dazu gehören, allen Widerständen Trotz zu bieten, und der Mensch kaum diese Kraft zum Widerstand aufbringen, da sein Ablehnungswille Gott gegenüber noch zu groß wäre. Also muss das Wesen es sich gefallen lassen, geformt zu werden nach Gottes Willen und in einem Musszustand nun zu dienen, während der Mensch in einer gewissen Freiheit des Willens sich zum Dienen entschließen muss, um seine Seele höher zu entwickeln. Nur das Dienen bringt letzte Erlösung. Denn durch den freien Willen des Menschen ist nun das Dienen ein Zeichen von Liebe. Und diese muss einer jeden Handlung zugrunde liegen. Wird jedoch die Materie vom Menschen benutzt, das heißt, also zum Dienen gezwungen, und es entspricht diese dienende Handlung nicht dem Willen Gottes, so wird zwar das Geistige auch erlöst, die Fessel aber, welcher das Geistige entronnen ist, legt sich um die Seele des Menschen, der eine solche Tat wider Gottes Willen veranlasst hat, und es belastet sich diese unvorstellbar, und ihre eigene Freiwerdung ist dadurch in Frage gestellt. Und so kann der Mensch seinen freien Willen missbrauchen und der Materie Aufgaben stellen, die gänzlich dem göttlichen Willen widersprechen. Und das Wesenhafte in der Materie muss dem Menschen entsprechen und ihm dienen, obgleich er Falsches von dem Wesen verlangt. Es wendet der Widersacher dieses Mittel an, um sowohl den Menschen selbst als auch das Geistige in der Materie sich untertan zu machen. Der Mensch muss sich dafür verantworten, das Geistige in der Materie jedoch nicht, da es ja gezwungen etwas tun muss, was Unrecht ist vor Gott. Denn es kann sich nicht widersetzen, solange es noch in der Form gebunden ist und hat auch nicht die Erkenntniskraft, die nötig ist, um für seine Handlungen verantwortlich gemacht werden zu können. Dem Menschen jedoch ist dieser eigen, denn er wird Gut und Böse wohl zu unterscheiden vermögen. Und so nun seine Handlungsweise sichtlich dem Bösen entspricht, missbraucht er nun den freien Willen. Er erlöst sich nicht während des Erdendaseins, sondern sein Seelenzustand bleibt ein niedriger durch eigene Schuld. Amen.